Anlässlich des 98. Jahrestages des Volksaufstandes vom 1. März veröffentlichten der Zentralvorstand der Union der Christen Koreas und der Rat der christlichen Kirche Südkoreas am 1. März eine gemeinsame Vereinbarung. Die Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: Der 1. März 1919 ist ein historischer Tag, an dem sich die koreanische Nation zum Kampf für die Wiedererlangung der Souveränität des Landes und der Nation, die vom japanischen Imperialismus geraubt worden war, erhob und die Flammen des antijapanischen patriotischen Widerstandskampfes aufflodern ließ. Die Demonstration vom 1. März, bei der die Koreaner die Losung »Es lebe die Unabhängigkeit« laut riefen, war ein Volksaufstand der Massen, bei dem der hohe souveräne Geist der koreanischen Nation gegen die Kolonial- und Gewaltherrschaft der äußeren Kräfte und ihr unbeugsamer Wille und Geist zur Unabhängigkeit des Landes vor aller Welt demonstriert wurden. Seit dem Volksaufstand vom 1. März ist fast ein Jahrhundert vergangen, aber die äußeren Kräfte bedrohen noch immer die Sicherheit und den Frieden der koreanischen Nation ganz schwer. Die koreanische Nation hat die wichtige Aufgabe dazu, den Geist der nationalen Souveränität, der während des Volksaufstandes in hohem Maße an den Tag gelegt wurde, fortzusetzen, mit vereinter Kraft der Nation den Frieden der koreanischen Halbinsel und die Sicherheit der Nation zuverlässig zu schützen und einen breiten Weg zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen zu eröffnen. Anlässlich des 98. Jahrestages des Volksaufstandes vom 1. März fassen der Zentralvorstand der Union der Christen Koreas und der Rat der christlichen Kirche Südkoreas den Entschluss dazu, sich für die Zurückweisung der aggressiven äußeren Kräfte, die Verteidigung der Souveränität und des Friedens der Nation und die Einleitung einer neuen Phase der Wiedervereinigung des Heimatlandes aufopferungsvoll einzusetzen und äußern folgenden Willen. Erstens werden die Union der Christen Koreas und der Rat der christlichen Kirche Südkoreas die Bewegungen dafür aktiv entfalten, für alle Verbrechen des japanischen Imperialismus an der koreanischen Nation die Entschuldigung und Entschädigung zu bekommen, den Besuch am Yasukuni-Schrein, die Geschichtsverfälschung, die Absicht für die Eroberung der Insel Dok, die Änderung der Friedensverfassung und die Verstärkung der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte sofort einzustellen und die Wiederbelebung des Militarismus Japans und seine erneute Aggressionsmachenschaften zu verhindern. Zweitens werden die Union der Christen Koreas und der Rat der christlichen Kirche Südkoreas gegen alle Kriegsübungen mit den äußeren Kräften und für Souveränität und friedliche Wiedervereinigung der Nation all ihre Mühe geben. Drittens werden die Union der Christen Koreas und der Rat der christlichen Kirche Südkoreas durch vereinte Kraft der koreanischen Nation bunte solidarische Aktionen für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und für die Einleitung einer epokalen Wende bei der selbstständigen Wiedervereinigung tatkräftig unternehmen und sich dringend um die schnelle Einberufung des Nord-Süd-Treffens der Gläubigen aktiv bemühen, damit der Norden und der Süden den 100. Jahrestag des Volksaufstandes vom 1. März gemeinsam begehen.